hatte sein wachsames Ohr den eigentümlichen Laut erfasst, der durch das Zerbrechen eines trockenen Baumzweigs hervorgebracht wird und der, wenn seine Sinne ihn nicht täuschten, von dem westlichen Ufer herkam. Dem Menschen flößte die unerforschte Natur mit ihren geheimnisvollen Lauten Furcht ein. Wer überleben wollte in der unheimlichen Ruhe und Düsterkeit des Waldes, in dem die Sicht auf wenige Meter beschränkt war, von dem war der ganze Mann gefordert, der Mann im Ohr. Coopers Lederstrumpf-Erzählungen erinnern daran. Wer diesen Laut öfters gehört hat, weiß, wie leicht ihn das Ohr erkennt und wie gut der Tritt, welcher den Zweig zerbricht, von jedem anderen Geräusch des Waldes zu unterscheiden ist. Können die verfluchten Irokesen schon mit ihren Waffen und ohne ein Boot über den Fluss gesetzt sein? Der Stadt ist nur zu hören, wenn sich die Instrumente, Automotoren, Feuerwehrsirenen, Maschinenstampfen, Schritte, Rufe fortgelagert haben, sich weit vom eigenen Ohr in Bewegung halten und heranrollen. Sie bilden ein Orchester, aus dessen Klang die einzelnen Instrumente nicht mehr heraushörbar sind. Man hört keine Trompetenstöße, die Mauern niederreißen könnten, sondern gedämpfte, lang nachhaltende Paukenschläge, die durch die Straßen laufen. Es ist ein Netz solcher Töne, Geräusche, die auf winzige, kaum wahrnehmbare Punkte zulaufen, in denen sie sich verdichten, die sich zu eigenartigen Wellenbewegungen formieren und über das Ohr vom Körper aufgenommen werden, der sie in das unmerkliche, antagonistische Spiel der Muskeln überträgt, in das Kreisenlassen eines Fußes, den Herzschlag, den Takt, in dem im Traum die Bilder geschnitten sind. Wenn man nachts am offenen Fenster sitzt und sich konzentriert auf den Stadtrhythmus, dann kann einem einfallen, nach einer Partitur suchen zu wollen. Die kann geschrieben sein an den tief über den Dächern laufenden Wolken, die von den gelben Scheinwerfern an der Mauer angestrahlt werden. Oder man verfällt der Idee, nach einem Dirigenten zu suchen. Einen dieser Menschen, die in einem riesigen Schaltraum sitzen, auf Tafeln blicken, die den Weg von Wasser, Strom und Gas anzeigen mit farbigen Lampen, den Druck, die Spannung, Ladung, das Flirren auf Leitungen mit ausschlagenden Leuchtdioden angeben, der das Blubbern, Zischen, Pfeifen der Rohren bewacht, die durch die Erde gezogen sind und deren Vibrieren den Asphalt zum Schwingen bringt. Ein Ton, den ich mir vorstelle wie das Brummen einer eingeschalteten Stereoanlage, welches uns zum Naturton geworden ist. Das dauernd Zittern des Stadtbodens, die Gänsehaut der Gehwege, über denen die langen und ultrakurzen Wellen unzähliger Radios, Fernsehen, Walkie-Talkies gehen. Immer anwesend in der Luft schieben sich die Körper durch sie hindurch. Imaginary Landscape. John Cage. Eine Komposition für 12 Radios. An jedem Ort ein anderes Konzert. Lärm ist kein Privileg des industriellen Zeitalters. Lange schon, bevor es Maschinen gab, wurden Geräusche so manchem menschlichen Ohr zur Qual. Ein Sprung zurück in eine spätmittelalterliche Kleinstadt. Mit dem Glockenschlag begann der Tag. Vox Dei in jedermanns Gehörgang, denn wo immer eine christliche Gemeinde die Menschen mit Gott zusammenzuführen gedachte, läutete sie die Kirchturmglocken. Die Zivilisation des Pfarrbezirks grenzte sich gegen die Wildnis jenseits der Hörweite akustisch ab. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirchturmglocke mit einer technischen Erfindung von großer Bedeutung vermählt, mit der mechanischen Uhr. Diese Verbindung entließ Signale in die Lautsphäre, denen keiner mehr entkommen konnte. Jeder musste die zahlreichen Glockenschläge unterscheiden lernen, musste wissen, was die Stunde geschlagen hatte. Der kanadische Kommunikationswissenschaftler Murray Schaffer über diese schicksalhafte deutsche Erfindung. Die Zeit läuft dem christlichen System nach immer davon und die Uhrglocke betont diese Tatsache. Ihr Geläut besteht aus akustischen Signallauten und noch auf einer sublimen Ebene bildet der unaufhörliche Rhythmus ihres Tickens einen Grundton von unvermeidlichem Gewicht im Leben der westlichen Menschen. Uhren reichen bis in die Tiefen der Nacht, um den Menschen an seine Sterblichkeit zu erinnern. Der Bürger des Mittelalters wurde rund um die Uhr beschallt. Der Arbeitsbeginn und die Schließung der Schenken wurden mit Geläut bekannt gegeben. Ausrufer und Stadtpfeifer verkündeten, was der Magistrat mitzuteilen hatte. Der Stadthirte rief mit dem Horn die Kühe zusammen. Musik und Lärm begleiteten die Sünder zum Galgen. 1502 wurden in Tirol gar zwei Türmer entlassen, weil sie zu schwach in die Trompeten geblasen hatten, um einen in die Stadt einziehenden Fürsten Gebühren zu ehren. In den Straßen priesen die Händler lautstark ihre Waren, die Aussätzigen klapperten und die Spielleute musizierten. Doch Straßenmusik bot von jeher Anlass zu Kontroversen. Lärmbekämpfungsgesetze lassen sich in Europa bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Immer richten sie sich gegen die akustische Umweltverschmutzung, welche im Freien auftretende Musikanten verursachen. Führende Komponisten und Musiker Londons entwarfen 1864 ein Gesetz, mit dem sie sich ihrer lästigen Konkurrenz entledigen wollten. Die Unterzeichnenden sind alle Professoren und Praktizierende der einen oder anderen Kunst oder Wissenschaft. Sie, die sich dem Frieden und dem Wohlergehen der Menschheit widmen, werden täglich durch Straßenmusikanten abgelenkt, belästigt, aus der Ruhe gebracht und, völlig entnervt, fast zum Wahnsinn getrieben. Sie werden sogar durch unverschämte Spieler von Blechinstrumenten, von Trommelschlägern, Orgelleierern, Banjozupfern, Beckenschlägern, Fiedelquälern und Balladenschreiern verfolgt. Denn sobald jenen Erzeugern von schrecklichen Geräuschen bekannt wird, dass einer der Unterzeichnenden in seinem Haus nicht gestört werden möchte, wird dieses Haus von misstönenden Horden so lange belagert, bis man sich von ihnen freikauft. Thank you. die Straße der modernen Großstadt gehört den tuckernden bis heulenden Automotoren, den im tiefen Bereich bratzenden Lastkraftwagen, die Häuser zum Vibrieren bringen, wodurch Steine knatschend aneinander gerieben werden, Fenster leicht in ihren Verankerungen scheppern. Sie gehört den aufheulenden Opel Mantas von Porsche-Träumern, die mit schweinsledernen, löchrigen Handschuhen in Sekundenschnelle vier Gänge einkuppeln, um mit quietschenden Bremsen vor der nächsten roten Ampel zum Halten gebracht zu werden. Die Fenster sind heruntergekurbelt, aus den Lautsprechern der sündhaft teuren Hi-Fi-Anlage angebracht an den Innentüren oder auf der Konsole stampft die aktuelle Hitparade. Oder den kleinen BMWs der Jungtürken, die mit Kavalierstart um die Kurve krachen und hochtourigen, jaulenden Motors die Nebenstraßen entlang brettern. Das alles aber sind nur Solostimmen im großen Verkehrsorchester, dessen Grundtenor das bleierne Blubbern der Viertaktmotoren ist. Ein allgegenwärtiges Geräusch, das sich in Staus zu einem tiefen Brummen und Brausen steigert, das durch alle Ritzen in die Häuser sabbert. Andere Geräusche auf der Straße kreuzen den Verkehrslärm nur, sind eingeworfen in die stetig gleichmäßig ruckelnde Kolbenbewegung unter der Motorhaube, so der Krach von Baustellen, Presslufthämmern, Bautzen von benzinmotorbetriebenen Steinklopfmaschinen, aneinanderknallen von Stahl, wenn Baugerüste auf- oder abgebaut werden, Ratschen von Schutt, der durch Röhren vom Dach in auf den Straßen stehenden Containern fallen gelassen wird. Selten sind nur Selbstbehauptungen menschlicher Töne da. Sie kommen vor, höchstens als lauter Streit aus einer offenen Balkontür oder als zufällig hergewehtes Gespräch von Passanten, die vorübergehen und Fetzen von Wörtern zurücklassen. Aber gegen den Verkehrslärm sind diese Geräusche machtlos, denn sie haben ihr Anfang wie ihr Ende. Der Verkehr aber hört nie auf. Thank you. was Musik für die Ohren des einen, juckt andere Trommelfälle eher als gehöriger Krach. Florence Foster Jenkins, eine außerordentliche Sopranistin und Interpretin der eben vernommenen Arie, mietete sich gar die Carnegie Hall und verteilte die raren Billets unter den ihr zugetanen, echten Musikfreunden. Krach und Lärm sind eben nicht ganz einfach zu definieren. Lärm ist bis zu einer Grenze von etwa 85 Dezibel eine rein subjektiv als störend empfundene Geräuschwahrnehmung. Lautstärken, die physikalisch messbar über 90 Dezibel liegen, sind nachweislich gehörschädigend und beeinflussen das Herz-Kreislauf-System, bewirken Muskelspannungen und Stoffwechselsteigerungen. Die beliebten Krachverkörperer, Presslufthammer und Diskomusik zerstören mit 120 Dezibel bereits Nervenzellen des Hörsinns, die sich nicht regenerieren können. Hören erwies sich schon immer als eine zweischneidige Angelegenheit. Was und wem auch zugehört wird, Mitteilungen an das Ohr sind ein kollektiver gesellschaftlicher Genuss, der dadurch nicht vermindert wird, dass viele gleichzeitig an ihm teilhaben. Andererseits müssen eben alle, die sich im gleichen Hörbereich befinden, anhören, was dort vor sich geht. Hilfreich für eine genauere Definition von Lärm erweist sich das Blättern im Lärmlexikon des Zentralverbands der deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer. Demnach entschieden deutsche Gerichte, dass das Pöbeln von Partygästen im Treppenhaus, Staubsaugen und Türenschlagen zu den vorgesehenen Ruhezeiten und ständiges Hundegebell empfindliche Lärmbelästigungen und damit Grund für eine fristlose Kündigung sind. Gelegentlicher Kinderlärm, 90-minütiges Klavier- und Flötenspiel und jede Art liturgischen Geläuts dagegen müssen in deutschen Wohnbezirken in Kauf genommen werden. Tauben allerdings ist das Gurren vor 6 Uhr morgens laut Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart untersagt. Der Hinterhof, an dem meine Zimmer gelegen sind, ist ein Ort voller Geräusche, ein Abgrund, aus dem heraus es beständig 24 Stunden am Tag Töne spuckt. Das kommt nicht als Klangbrei, sondern als ein rustikales Gebilde, an dessen Zeiteinheiten sich die Erzeuger des Lärms fast pünktlich halten. Tagsüber dominiert der Arbeitskrach von den Fabriketagen her, die am offenen Ende des Hofes liegen und diesen zu einem Schalltrichter werden lassen. Der posaunt das Schleifen auf Metall, Bohren, Schlagen gegen Eisenstreben in die Wohnung. Zur Abendbrotzeit gehören die Schallwellen der kleinen Familie gegenüber, die sich in ihrer Wohnung von der Welt abgeschottet hat und nur das Fernsehen hineinlässt. Er, ein aufgeschwemmter Riese mit der Mentalität eines kleinen Kindes, läuft mit Tarzan Tanga durch die von einer roten Birne erleuchteten Wohnung und sendet mit seinem barbeißigen Bass auf 100 Watt Lautstärkesignale in die Außenwelt in Form von plötzlich auffallenden Gemütsbewegungen. Er redet nie, wenn er Töne von sich gibt, geschieht dies mit einem plötzlich auftauchenden, hochgeschraubten Anraunzer. Unterstützt wird er von seiner schrill keifenden Frau, eine verliebte Blondine. Im Duett putzen sie ihr Kind herunter, sobald es auch nur Mau macht, und geben allen Anwohnern damit ein Beispiel schwarzer Pädagogik. Thank you. Aus der Lärmstatistik 1987 der Berliner Senatsverwaltung für Umweltschutz geht hervor, dass der Nachbarlärm der häufigste Grund für eine Beschwerde beim Amt war. Nachbarn fallen sich umso schneller auf die Nerven, je dichter sie zusammenwohnen. Während in Zehlendorf unter der Rubrik verhaltensbedingter Lärm nur 148 Ordnungswidrigkeiten gezählt wurden, waren es im gleichen Zeitraum in Neukölln dagegen 1334. Eine Seite des Proletarier-Schicksals aller Länder wird niemals beschrieben, nämlich die Tragik, die darin liegt, dass der Proletarier nie allein ist. So ist sein Leben. Geboren wird er im Krankenhaus, wo viele Mütter kreisen, oder in einem Zimmer, wo ihn gleich die Familie mit ihrem Anhang, den Schlafburschen, umwimmelt. So wächst er auf, und es ist noch eine bessere Familie, wenn jeder sein eigenes Bett hat. Alle aber, die so leben, leben ständig das Leben der anderen mit und sind nie allein. So ist seine Welt. Sein Haus hat viele Höfe und unzählige Familien wohnen hier, kommen und gehen, schreien und rufen, kochen und waschen. Und alle hören alles, jeder nimmt am Schicksal des anderen auf die empfindlichste Art teil, in der dies möglich ist, nämlich mit dem Ohr. Das Ohr des Proletariers lernt Geräuschlosigkeit nur in der Einzelhaft kennen. Klassengenossen sollen solidarisch sein und kollektiv arbeiten und leben, gewiss. Aber gibt es ein menschliches Wesen, das da mehr sein will als nur Arbeitsmotor, Fortpflanzungsapparat und Verdauungsmaschine und das nicht den Wunsch hätte, einmal, nur ein einziges Mal, allein zu sein? Hier liegen nicht nur die Körper zusammen, hier dünsten auch die Seelen aus und weil für keine Platz genug da ist, so ziehen sie sich zusammen und werden beengt, bedrängt, manchmal klein. Wie viel Mut, wie viel Energie gehört dazu, um unter so niedriger Decke noch zu hoffen, zu arbeiten, den Gedanken des Klassenkampfes nicht trübe verglimmen zu lassen. Die Frau, die Kinder, auch sie nie allein. Der Mensch von 1929 ist nicht mehr allein wie auf seiner Ritterburg oder in einer Eremitenklause. Wie die Waben sitzen, die Wohnungen in den Mietshäusern beieinander. Ist der Proletarier nicht sehr stark, ist er nicht durchdrungen von dem Gedanken, für seine Klasse zu kämpfen, dann entsteht eben jene Welt. Drittes Quergebäude rechts, zweiter Hof. In dem ewig dunklen Gang hängen nicht nur die Eimer an den Wänden. An diesen Wänden klebt auch zäher Klatsch, Niedrigkeit, die aus der Not kommt. Diese Menschen knurren sich an, weil sie zu nah aneinander wohnen. Wie kümmerlich die Versuche, in solchen Stellen so etwas wie ein Heim aufzubauen. Das muss dem Nächsten abgerungen werden und es wird ihm bitter abgerungen, unter Städtenkämpfen, unter Seelenqual. Nie sind diese Leute allein. Lebt der deutsche Arbeiter so? Ein großer Teil lebt so und tut seine Arbeit und hat Sehnsucht nach einem anderen Leben und quält und schindet sich und ist nie allein. Bis zum Ende des Fernsehprogramms ist im Hinterhof die große Zeit des Pärchens einen Stockwerk tiefer. Seitdem sie vor 3 Monaten eingezogen sind, werden sie nicht müde, sich gegenseitig bis aufs Blut zu quälen, bei laufendem TV auf Maximallautstärke und offenem Fenster. Ihr Streit beginnt mit dem Knallen von Türen. Die 2 darauf folgenden Stunden gehören der Frau fast allein. Ihr mürbes Falsett dringt auf den höchsten hörbaren Oktaven herausgeschrien durch jede Thermopenscheibe. Ihre wüsten Beschimpfungen werden nur unterbrochen von einem höchstens 2-silbigen Antwortgekläff des Freundes. Nach diesen 2 Stunden, meistens ist es kurz vor 12, dann ein heftiges, raunzendes Duett, gekrönt vom durchdringenden Zischen der Frau, wenn sie ihn eine Null, Niete, impotenten Hansel nennt. Darauf folgt eine einstündige Schlägerei, begleitet von Heulen, Schlägen, zersplitternden Porzellan, auf den Boden knallenden Regalen. Ungefähr um 12:30 vertragen sie sich, schlafen miteinander, gegen 12:45 ist der Spuk vorbei und auch das Fernsehprogramm meistens zu Ende. Jetzt kommt die Zeit der Punker aus dem 3. Stock gegenüber. Pünktlich zum Sendeschluss kommen sie mit Sixpacks eingelaufen, reißen alle Fenster auf und drehen den Knopf der Hi-Fi-Anlage bis zum Anschlag, um sich das bekannte, simple, undifferenzierte, elektrifizierte Gedröhn in die tauben Ohren zu blasen. Wahrscheinlich ist es ihrem missionarischen Eifer zu verdanken, mit dem sie den Punk in der Welt verbreiten wollen, dass sie alle mitbewohnen. Quälender Lärm eignet sich hervorragend zur Folter. Schon der chinesische Polizeimeister Ming Ti war sich der verheerenden Auswirkung von Musik bewusst, als er im 3. Jahrhundert vor Christus folgendes Gesetz erließ. Wer den Höchsten schmäht, der soll nicht gehängt werden, sondern Flötenspieler, Trommler und Lärmmacher sollen ihm ohne Pause so lange vorspielen, bis er tot zu Boden sinkt. Denn das ist der qualvollste Tod, den der Mensch erleiden kann. Rüdiger Liedtke in seinem Buch Die Vertreibung der Stille. Die Lärmfolter, die Beschallung mit dem Kopf sprengenden Tönen, ist ein Instrumentarium, Menschen gefügig zu machen, sie dem Wahnsinn zuzutreiben. Die Lärmfolter, die Beschallung mit dem Kopf sprengenden Tönen, ist ein Instrumentarium, Menschen gefügig zu machen, sie dem Wahnsinn zuzutreiben. Die Methoden der Psychofolter, zu der die Lärmfolter gehört, ermöglichen es den Folterern, ihre Opfer zu tyrannisieren, ihre Gehirne zu beeinflussen, ohne sie zu berühren, sich beim Quälen menschlicher Körper an ihnen zu vergreifen und Spuren zu hinterlassen. Psychofolter hinterlässt halbwegs intakte Körper, aber gebrochene, zerstörte Menschen. So zitiert Amnesty International Foltertechniken bei tiefen Verhören unter Verwendung der sensorischen Deprivation, des extremen Entzugs von Sinnesreizen. In Nordirland wurden die Internierten in Overalls gekleidet, hatten eine dicke schwarze Kapuze über dem Kopf, waren lautem Lärm ausgesetzt und mussten in einer ermüdenden und schmerzhaften Stellung verharren. Man ließ sie nicht schlafen und ernährte sie unzureichend. So wurden die kognitiven Funktionen gestört und die Gefangenen litten unter Schmerzen von Schlägen und der Stoikerhaltung an der Wand. Lärm macht hörig, auch im Alltag. Murray Schaffer über Lärm, Macht und Lautimperialismus. Wenn die Macht des Lautes ausreicht, um ein großes akustisches Profil zu schaffen, können wir ihn imperialistisch nennen. Zum Beispiel ist ein Mann mit einem Lautsprecher imperialistischer als einer ohne Lautsprecher, weil er einen größeren akustischen Raum beherrschen kann. Die Unfähigkeit, während der frühen Phasen der industriellen Revolution Lärm als einen Faktor zu erkennen, der erheblich zur Belastung durch die neue Arbeitsumgebung beitrug, ist eine der seltsamsten Tatsachen in der Geschichte der Gehörwahrnehmung. Wir müssen versuchen, den Grund dafür herauszufinden. Sie könnte zum Teil als Folge des Unvermögens erklärt werden, Laute quantitativ zu messen. Ein Laut konnte als unangenehm stark empfunden werden, doch bis zum Jahr 1882, als Lord Rayleigh das erste praktikable Präzisionsinstrument für die Messung akustischer Intensität baute, ließ sich mit Sicherheit nicht feststellen, ob ein subjektiver Eindruck eine objektive Grundlage besaß. Das Dezibel wird erst seit 1928 als Maß zur Feststellung eindeutiger Schalldruckpegel verwendet. Wir haben schon bis zurück in früheste Zeiten bemerkt, dass laute Geräusche Furcht und Respekt hervorriefen und dass sie Ausdruck göttlicher Macht zu sein scheinen. Wir haben auch beobachtet, dass diese Macht von natürlichen Lauten, Donner, Vulkan, Sturm, auf die Kirchenglocke und die Orgel übertragen wurde. Ich nannte das Heiligenlärm zur Unterscheidung von anderem Lärm, der Ärger bereitete und Gesetze zu seiner Bekämpfung auf den Plan rief. Dabei handelt es sich in erster Linie immer um die rüpelhafte menschliche Stimme. Während der industriellen Revolution ging der heilige Lärm auf die profane Welt über. Jetzt wurde den Industriellen eingeräumt, mit Hilfe der Dampfmaschine und des Hochofens Lärm zu machen, genauso wie vorher die Mönche dazu ermächtigt waren, Lärm mit der Kirchenglocke zu veranstalten oder Johann Sebastian Bach seine Präludien mit voller Orgelstärke zu spielen. Die Verbindung von heiligem Lärm und Macht ist in der Vorstellung des Menschen niemals wirklich unterbrochen worden. Sie geht von Gott auf den Priester über, auf den Industriellen und in neuerer Zeit auf den Rundfunksprecher und den Flieger. Wo immer dem Lärm Immunität gewährt wird, ist er mit Macht verbunden. Zunehmender Lärm ist das auffallendste Merkmal der industrialisierten Lautsphäre. Industrie muss wachsen. Deshalb müssen ihre Geräusche mit ihr wachsen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess der vergangenen 200 Jahre. Tatsächlich ist Lärm ein derart wichtiger Erreger von Aufmerksamkeit, dass der Erfolg der Industrialisierung nicht so vollkommen gewesen wäre, wenn man stille Maschinen entwickelt hätte. Wären Kanonen geräuschlos gewesen, hätte man sie nie im Krieg verwendet. Wenn man offenen Ohres durch die Stadt geht, kann man Krach und Lärm differenziert wahrnehmen. Ja, reiben sich die Geräusche in der Ohrmuschel aneinander und fallen mit schneidender Zackigkeit über das zentrale Nervensystem her. Das wird anders, wenn man der Straße entflieht und beispielsweise in einen Supermarkt geht. Auch dort verschiedene Töne. Das Piepen der elektronischen Kassen, das Aneinanderstoßen von Einkaufswagen, deren Rattern über den Fliesenboden, Verkaufsgespräche. Aber alle Töne werden aufgehoben in der Musik, die aus den Lautsprechern kommt, die in der Decke versteckt sind. Die Musik nimmt die supermarkttypischen Geräusche in sich auf und verwandelt sie mit ihrem Klang in ein Rauschen, das als unablässlicher Strom durch die Räume zieht. In meinem Betrieb kommt keine Musik. Wenn Sie das sagen, können wir nur zustimmen. Denn Musak ist keine Musik im üblichen Sinn. Musak soll nicht unterhalten, sondern positiv beeinflussen. Musak Hintergrundmusik ist von Psychologen, Musik- und Sozialwissenschaftlern entwickelt. So entstand funktionelle Musik. Und so entstand Musak. Diese Musik drängt sich nicht auf und lenkt nicht ab. Sie bringt keine Solos, keine Hits, keinen Gesang. Musak ist neutral, aber von konkreter Wirkung. Musak wirkt stimulierend auf den Tagesrhythmus ein. Musak wurde von vielen Firmen praktisch getestet und für gut befunden und mehr als das für unentbehrlich. Denn was die idealste Raumgestaltung nicht schafft, mit Musak klappt es. Die allgemeine Stimmung bessert sich, die Arbeitslust steigt, die Konzentrationsfähigkeit und Kaufbereitschaft erhöhen sich. Dafür sinkt anderes, die Fehlerquoten. Auch Ermüdungserscheinungen mindern sich und Spannungen lösen sich. Bei allen Menschen, die irgendwie zusammenkommen. Und das alles und mehr erreicht eine Musik, die wie eine akustische Tapete wirkt. Unbewusst für den Empfänger, aber mit positiven Ergebnissen für den, der Musak wirken lässt. Wenn Sie sich für Musak entscheiden, befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Unterbrochen wird der Strom nur von den Ansagen, die Billigangebote preisen oder Botschaften an das Personal durchgeben. Diese Ansagen zerschneiden den Strom und stehen wie Hindernisse in der beruhigenden Geräuschekulisse. Oft passiert es, dass man erst über diese Hindernisse bemerkt, dass überhaupt Musik aus den Lautsprechern kommt. Selten ist die Musik selbst störend. Die Weihnachtszeit ist so ein seltener Fall. Wenn wochenlang die James-Last-Version der gängigsten Weihnachtslieder gespielt wird, man in einer endlosen Schlange steht und das Gefühl hat, dass das Christenkind selbst gerade im Gehörgang gekreuzigt wird. Sonst aber wird man gleichsam an den Ohren hochgezogen und mit Musak durch den Raum geschoben, gut wattiert. Die Musak Corporation, die zum Westinghouse-Konzern gehört, hat ihren Stammsitz in New York. Vom Hudson River aus werden die Programme funktioneller Musik über Kabel und Satellit in die Sendezentren verschiedener Länder auf der ganzen Welt übertragen. Bereits musikalisch programmiert, abgestimmt und sendefertig. Ein wissenschaftlicher Beirat aus Psychologen, Arbeits- und Musikwissenschaftlern kontrolliert in New York die Auswahl der Originalkompositionen, regelt die Urheberfragen und überwacht das Arrangieren zu stromlinienförmiger Musak-Musik. Mehrere hundert Orchester und Bands, zwischen 6 und 30 Personen stark, funktionieren alle nur denkbaren Melodien in funktionelle Musik um. Die Musikberieselung ist zu einem weltweiten lukrativen Geschäft geworden. Seit Anfang des Jahrhunderts findige Wissenschaftler und Kaufleute in den USA auf die Idee kamen, Arbeitsbegleitmusik einzusetzen, um die Produktion in den Fabriken zu erhöhen, Musik erklingen zu lassen, um Kauflust und Konsumfreuden zu wecken. Als aus der ursprünglichen Arbeits- bzw. Arbeitsbegleitmusik wissenschaftlich abgestuft immer raffiniertere Formen funktioneller Musik entstanden und diese jetzt auch in die Büros und Verwaltungsbauten, in die Kantinen und Kaufhäuser strömte und für Umsatzsteigerungen sowie eine bessere Arbeitsmoral im Sinne der Unternehmer sorgte, war die funktionelle Musik von Musak nicht mehr aufzuhalten. Musak dringt bis ins Pentagon und ins Weiße Haus vor, tat unbemerkt Dienst bei den Olympischen Spielen in Los Angeles und entspannte den Kommandanten der Apollo-11-Kapsel, Neil Armstrong, vor der ersten Mondlandung. Nicht nur im Supermarkt, in den Einkaufspassagen, in Buchhandlungen, Cafés, Kneipen, zu Hause, beim Essen, beim Gespräch, im Auto, per Walkman, überall. Die Musik von Musak bis Klassik ist zum Grundrauschen der Kultur geworden, zur Geräuschebasis, die alle anderen Geräusche in sich aufnimmt oder verbannt. Sie ist der Gegenangriff gegen das Krachen und Lärm an allen Ecken und Enden. Ihre Lautstärke stellt endlich her, was alle so ersehen, Ruhe. Eine laute Ruhe, die nur den Vorteil hat, gegenüber der chaotischen Umweltkracherei gleichmäßig abzuspülen. Merkwürdig, wenn es mir in meiner Wohnung zu laut wird, wenn sich meine Nervenenden an dem Dauerkrach der Nachbarn zu entzünden drohen, kommt das Oropax vom Plattenspieler. introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Aber sehen Sie, alles, was geschieht, geschieht in einem präzisen historischen Zusammenhang. Heute haben wir eine Diktatur der lauten Musik. Ich spreche von Pop, Beat und jenem Phänomen, die die Jugend faszinieren. Es ist eine Diktatur. Sprechen Sie von Stockhausen? Auch von ihm. Denn heute ist er ein Popkomponist. Er gehört nicht mehr zur E, sondern zur U-Musik. Vor 20 Jahren war er ein wirklich bedeutender Komponist. Warum bezeichnen Sie die Vorherrschaft einer Geschmacksrichtung für einen bestimmten Sound als eine Diktatur dieses Sounds? Es ist eine Diktatur der Lautheit. Aber es ist nicht notwendigerweise. In der Beat- und Popmusik hat man immer den mechanischen Schlagrhythmus. Es ist wie eine Maschine. Es ist wahrhaftig Maschinenmusik. Aber die Jugend hat sich das selbst gewünscht und gewählt. Es ist mehr als das, Earl. Ich finde, dass es bei den Rolling Stones beispielsweise ein faschistisches Element gibt. Genau, durchaus. Na, ein aggressives Element. Historisch gesehen aggressiv und regressiv. Es ist ein Rückschritt zu einem Primitivstadium der Musik, das es tatsächlich niemals gegeben hat. Aber nicht alle Musik ist zu diesem Stadium zurückgekehrt. Auch zwingt uns niemand. Nein, aber die neue Generation ist bereits davon beherrscht. Sie hinken etwas nach. Sie ist ihrer bereits müde. Eine ganz neue Szene ist denn entstehen. Nicht mehr diese erzwungene Lautheit. Ich kann dir nicht zustimmen. Ich glaube, dass Metzger... Du glaubst, es ist faschistisch, die Wahl, die diese Leute treffen, ihre Musik laut zu spielen. Ist es faschistischer als deine Wahl, deine Musik leise zu spielen? Du machst deine Musik leise, sie machen ihre Musik laut. Vive la différence! Die Komponisten Heinz-Klaus Metzger, Morton Feldman und Earl Brown während einer mehrstündigen Diskussion. Manchmal, nachts, wenn mit dem lauen Sommerwind nur der Großstadtrhythmus in das Zimmer hineinweht, stelle ich mir vor, wie Captain Universe oder der Astronaut am Ende von Dark Star auf einem Surfbrett durch das einsame, stille All zu schweben. Nur vom Schlag des Herzens begleitet, werde ich der Sonne entgegensurfen und die lärmende Welt hinter mir lassen und die galaktische Stille genießen. Und Lärm, eine Sendung von Barbara Schäfer und Volker Heise. Technik, Frank Zeimies. Gesprochen haben Annette Schäfer, Barbara Schäfer, Volker Heise, Frank Zeimies und Wolfram Haag. Wir zitierten in dieser Sendung aus folgenden Büchern: John Cage von Richard Cospedanitz, erschienen bei Dumont Dokumente Köln 1973. Die Vertreibung der Stille von Rüdiger Liedtke, Schönebergers Verlag, Ulm 1985. Klang und Krach, eine Kulturgeschichte des Hörens von Murray Schafer, Athenäum, Frankfurt am Main 1988. Und Kurt Tucholskys gesammelte Werke, Band 7, Rowohlt Verlag, Rheinbeck bei Hamburg 1975. Werbung. Was hat Richard Wagner mit Jazz zu tun? In Berlin viel, denn am Richard-Wagner-Platz in der Beheimstraße 4 gibt es den Jazzcock, den Spezialisten für Jazz-Schallplatten und CDs. Über 10.000 Titel im Angebot, von Traditional bis Avantgarde, von Louis Armstrong bis John Zorn. Montag bis Freitag ab 13 Uhr, Sonnabend ab 10. Jazzcock am Richard-Wagner-Platz, Beheimstraße 4. Kerosin begrüßt euch Bernhard Nagel. Guten Abend.